Sport der Welt. Freddy Faulich richtet Schaden an und Spartacus ist unser Held. Stefanie ist neu im Ort, an Sigis Bonbons bleibt sie kleben. Wer Pixel, Meini und Trixi kennt, der weiß, hier kann man was erleben. Jetzt geht's los hier in Lazy Town, dieser Tag wird bestimmt grandios. Auf dem Kopf steht alles in Lazy Town, in Lazy Town ist immer was los.